Ich habe wirklich keine Angst vor zu kleinen Schritten. Nur davor stehen zu bleiben, nie wieder einen Reim zu kicken. Es bringt eigentlich so gut wie gar nichts, immer weit zu blicken, ohne jemals anzukommen. Ich schreib und schreib und bleib in Witten. Bei mir geht's Schritt für Schritt und ich komm an mein Ziel. Zu viel haben gar kein Potenzial und denken an einen Deal. Ich mache einen Satz und hab dann einen Text. Ich berge einen Schatz, die anderen reimen schlecht. Ich reim gekonnt, deine Reime klingen wie Versuche. Bei mir wird alles gut, so ähnlich wie bei Nina Ruge. So ist es halt bei Dingen, die ich immer wieder tue. Kenn keinen Stillstand, komm in Wallung, sobald ich ihn vermute. Die Kraft liegt ja bekanntlich immer wieder in der Ruhe. Ich mache kleine Schritte, genau wie ein paar Kinderschuhe. Plötzlich bring ich mehr zu Papier als damals in der Schule. Mach mal Lärm, denn Rachim und Dike sind noch in der Bude. Nie bój się, ich powoli w ciebie. Tego, czego nie wiesz, tego, co czeka na ciebie. Ja w swym podejściu obawię się jedynie stania w miejscu. Geh deinen Weg, auch wenn sehr hart ist, ohne zu wissen, was dich so erwartet. Geh deinen Weg, geht es auch mal langsam. Sei trotzdem froh, denn du stehst nicht mehr am Anfang. Wielu ludzi zapitala, wymijając marazm jak wskazówki zegara. Wielu ludzi rozpala w sobie płomień o paradoksalnych rozmiarach. Wielu ludzi okala, impetu fala w chęci spiralach. Co siala na krawędzi balans, a słupki rtęci uderzają na alarm. Ciołki siedzą, pierdzą stołki, obserwują innych fikołki. Przy okazji łapią dołki, topią smutki w hektolitra gorzołki. Okidoki, może pora już wstać, ruszyć w przód, przestać się bać. Przestać walić głową ścianę, zostać losu panem, wiesz co jest grane. Geh deinen Weg, auch wenn sehr hart ist, ohne zu wissen, was dich so erwartet. Geh deinen Weg, geht es auch mal langsam, sei trotzdem froh, denn du stehst nicht mehr am Anfang. Nie bój się, iść powoli przed siebie. Tego, czego nie wiesz, tego, co czeka na ciebie. Ja w swym podejściu obawię się jedynie stania w miejscu. Chef für der Parschen, Sekt in den oberen Etagen. Das Programm wird gehackt, wichtig ist der Weg. Nicht woher du kommst, sondern wie du ihn gehst. Ich rap heute doch nur, weil meine Mama was kann. Mit so viel Ziel, ich zieh den anderen was an. Ich weiß es wie Torch, ich weiß wie alles begann. Kleine Schritte werden groß, dann werden sie lang. Niemand fragt dich, ob du leben willst, aber zuletzt gibt's ja alles eine Regel, ich würde sagen Gesetz. Das Ganze setz ich fort, so wie Starlight Express. Ich schau genau in den Vulkan, wenn das Magma zerfetzt. Tausend Leute lachen, nur ein Minimum lebt. Haben alles schon gelesen, doch die Bindung sie fehlt. Diese Show ist dein Leben und dein Image ist prägt. Warum ich schwarz sehen, wenn auch Indigo geht? Nie bój się, ich powoli przed siebie. Tego, czego nie wiesz, tego, co czeka na ciebie. Ja w swym podejściu obawię się jedynie stania w miejscu. Geh deinen Weg, auch wenn sehr hart ist, ohne zu wissen, was dich so erwartet. Geh deinen Weg, geht es auch mal langsam, sei trotzdem froh, denn du stehst nicht mehr am Anfang. Mama Piano, Mama Piano.